Kundgabe 720. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.12.1938. Ernste Vermahnung. Zwietracht und Lieblosigkeit. Wo Zwietracht im Hause wohnt, dort kann ich nicht einkehren, denn der Herr des Hauses ist nicht vorbereitet auf mein Kommen. Und so gebiete ich dir, dein Herz zuvor zu reinigen und jegliches Lieblosigkeitsgefühl daraus zu verbannen. Denn dieses trägt den Keim des Bösen in sich. Alle meine Mahnungen zu befolgen, muss dein ernstes Bemühen sein, willst du in der Gnade stehen, mich und mein Wort zu empfangen. Es werden so unzählige kleine Hinweise dir gegeben, die du beachten und befolgen sollst, und dein Herz wird immer leichter überwinden, was dir jetzt noch unüberwindlich erscheint. Die Sehnsucht nach mir zu empfinden, ist immer ein Zeichen meines Liebewirkens an dir. Soll dir nun auch Erfüllung werden, dann musst du alles aus deinem Herzen verbannen, was nicht Liebe ist. Du musst in dir nur das heilige, reine Gefühl der Liebe nähren und jedes unreine Gefühl verabscheuen, denn es vergrößert nur die Entfernung von dir zu mir. Es lebt ein jeder sein Leben und geht in seiner Ansicht auf, und so ist auch eines jeden Eigenart zu berücksichtigen und ihm Rechnung zu tragen. Und daher muss mit unermüdlicher Geduld ein jeder seinen Nebenmenschen ertragen und sich dieser Eigenart anzupassen versuchen. Und wenn es ihm nicht gelingen will, so muss er meine Gnade und Hilfe dazu erbitten. Und ihm wird die Kraft werden zur Selbstüberwindung. Er wird aus allen kleinen Widerwärtigkeiten des Lebens als Sieger hervorgehen, solange nur immer die Liebe in ihm Oberhand behält. Denn darum habe ich euch gerade diesen Wirkungskreis gegeben, dass ihr ausreifet und euch bezähmet in den euch anhaftenden Schwächen und Fehlern. Wie müsstet ihr die Geduld üben, wollet ihr euch meiner Geduld würdig machen? Und wie viel Liebe müsstet ihr den Mitmenschen geben, wollet ihr meiner Liebe stets gewärtig sein? Und so bleibet darum stets untereinander in Liebe verbunden. Sorget einer in Liebe für den anderen und errichtet keine Schranken zwischen euch. Denn alle diese kleinen Versuchungen sind nur die Mittel zum Zweck. Wie könnet ihr vollkommen werden, wenn ihr nicht lernet, euch überwinden? Bleibet in der Liebe, wollet ihr auch in mir verbleiben. Erkennet euch selbst. Dann werdet ihr auch mich erkennen und meines Segens euch wert machen. Amen.